Book 2 93 93 Anak kalimat dengan apakah? Nebensätze mit ob. Nebensätze mit ob. Saya tidak tahu apakah dia mencintai saya. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Saya tidak tahu apakah dia menelpon saya. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. Apa dia benar-benar mencintai saya? Ob er mich wohl liebt? Ob er mich wohl liebt? Apa dia akan kembali? Ob er wohl zurückkommt? Ob er wohl zurückkommt? Apa dia menelpon saya? Ob er mich wohl anruft? Ob er mich wohl anruft? Saya bertanya-tanya apakah dia memikirkan saya. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Ich frage mich, ob er an mich denkt. Saya bertanya-tanya apakah dia benar memiliki wanita lain. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Saya bertanya-tanya apakah dia berbohong. Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er lügt. Apa dia memikirkan saya? Ob er wohl an mich denkt? Ob er wohl an mich denkt? Apa dia memiliki wanita lain? Ob er wohl eine andere hat? Ob er wohl eine andere hat? Apa dia berkata yang sejujurnya? Ob er wohl die Wahrheit sagt? Ob er wohl die Wahrheit sagt? Saya ragu, apa dia benar-benar menyukai saya? Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. Saya ragu, apa dia menyurati saya? Ich zweifle, ob er mir schreibt. Ich zweifle, ob er mir schreibt. Saya ragu, apa dia akan menikahi saya? Ich zweifle, ob er mich heiratet. Ich zweifle, ob er mich heiratet. Apa dia benar-benar menyukai saya? Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mich wohl wirklich mag? Apa dia benar-benar menyurati saya? Ob er mir wohl schreibt? Ob er mir wohl schreibt? Apa dia benar-benar akan menikahi saya? Ob er mich wohl heiratet? Ob er mich wohl heiratet?